Im Zusammenhang damit, dass die militärische Bewegung der USA dazu, die Lage der koreanischen Halbinsel höchst zu verschlechtern, immer gefährlicher wird, hatte ein Sprecher des DFLK-Außenministeriums eine Stellungnahme abgegeben. Darüber berichteten am 12. und 13. Juli die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Xinhua, der Satellitenfernsehsender Phoenix und die Zeitung Dagong Bao von Hongkong, China, die indische Zeitung Rising Europe, die ägyptische Al-Misri Al-Yaum, die Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und die polnische Internet-Homepage, die DVJK.